Lua Anthony. Kod da du kanes mi, a kapier sin koju he. Bin kos auf die bin a diga, girls. Son tip de mi, den gab's noch nie. Ich bin so schön, ich bin so toll. Ich bin der Anton aus Tirol. Meine giga schlanken Waden sind der Wahnsinn wie die Madeln. Meine Figur, a Wunder der Natur. Ich bin so stau. Ich bin so stolz und auch so wild. Ich treibe es heiß und ein.